Mein Junge, nerv mich nicht mit deiner Spielanfrage, denn sonst warten wir auf dich in deiner Tiefgarage. Du weißt, wie es ist, wenn die Lunte brennt, wie bei einer Thai-Massage ohne Happy End. Ich geb'n Fick auf euren lächerlichen Battle-Rap. Rapper hängen an der Decke wie ein Wespennest. Ich geh auf Patrouille die ganze Nacht und meine Walter liegt griffbereit im Handschuhfach. Denn keiner lacht, wenn man an morgen denkt. In meiner Gegend hier draußen gibt es nix geschenkt. Sie wollen Gangster sein und dicke Autos klauen. Ihr könnt Probe liegen in meinem Kofferraum. Und jetzt ab mit dir nach Hause, du Fehlgeburt. Jeder weiß, wie deine Mutter durch die Gegend hurt. Ich schau auf die Uhr, eure Zeit ist gekommen. Vorname Friss. Deine Chance auf ne Kugel 50-50. Rap bis zur Rente 50-50. Deutschland am Arsch 50-50. Und Oma sagt mir immer, Junge, werd doch vernünftig. Deine Chance auf ne Kugel 50-50. Rap bis zur Rente 50-50. Deutschland am Arsch 50-50. Und Oma sagt mir immer, Junge, werd doch vernünftig. Stehst auf Horrorfilme? Ich zeig dir einen mit deiner Mutter in der Hauptrolle als Warzenschwein. Du musst schön artig sein, weil sonst der Gürtel kommt. Danach brennt deine Fresse wieder. Ich schreibe meine Texte in Süderlin und deine Gangsterfreunde wollen in den Süden ziehen. Denn sie riechen, dass hier irgendwas im Kommen ist. Wie dein Vater, der dir gern mal in die Ohren wächst. Ich sag's dir, mein Freund, du gehst auf große Reise und ich komm zu dir nach Hause, um die Schulden einzutreiben. Die Hunde an der Leine, sie riechen Blut. Nur Bares ist Wahres, du Fehlgeburt. Man, dir hilft auch kein Schirm bei einem scheiße Regen. Ich hasse deutsche Rapper, weil sie scheiße reden. Wer soll euch glauben, dass ihr Gangster seid? Ihr macht nur wie eure Mütter schön die Beine breit. Deine Chance auf ne Kugel 50-50. Rap bis zur Rente 50-50. Deutschland am Arsch 50-50. Und Oma sagt mir immer, Junge, werd doch vernünftig. Deine Chance auf ne Kugel 50-50. Rap bis zur Rente 50-50. Deutschland am Arsch 50-50. Und Oma sagt mir immer, Junge, werd doch vernünftig. Lüftig, lüftig.